Hallo zusammen, hier ist die 7. Folge unseres Podcast-Romans »Die Klimakiller sind die Reichen« und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Wir, das sind Max Unsereiner und ich. Was bisher geschah, erfahrt ihr auf unserer Homepage klimakiller.quick.info. Dort könnt ihr alle Folgen direkt hören und ihr findet auch den jeweiligen Link zum Podcast auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, AntennaPod und so weiter. Und bitte, je nachdem, auf welcher Plattform ihr gerade zuhört, wenn euch der Podcast gefällt, dann liked und teilt ihn, empfehlt ihn weiter, schickt den Link in eure WhatsApp-Gruppe. Solange die Zuhörerschaft wächst, werden wir neue Folgen produzieren. Also, wenn ihr die Geschichte bis zu Ende hören wollt, dann unterstützt uns dabei. Meine Mutter war angefixt. Sie wollte unbedingt etwas über Quilombolas im Amazonasgebiet von Brasilien machen. Meinen Vater musste sie nicht lange überzeugen. Von den Leuten in Europa und Amerika, die sich für den Schutz des Amazonas interessierten, hatten die meisten nur von den indigenen Völkern gehört, die den Regenwald gegen Holzfäller und Goldgräber und Kraftwerksprojekte verteidigen. Dass auch Nachkommen der schwarzen Sklaven unter den Verteidigern des Amazonas waren, wusste fast niemand. Bei uns zu Hause am Esstisch war von kaum etwas anderem mehr die Rede. Wo könnte sie den Auftrag für so eine Reportage herbekommen? Wer könnte das finanzieren? Rose war in der Stufenleiter ihrer Abteilung viel zu weit unten, um ein Thema lancieren zu können. Aber sie brachte meine Mutter mit einem jungen Juristen von einer Menschenrechtsorganisation zusammen, die mit Quilombolas zu tun hatte. Jeremy war bald regelmäßiger Gast bei uns zu Hause. Eine große Fotoreportage wäre eine willkommene Unterstützung für die Sache der Quilombolas, meinte er. Mitte des 18. Jahrhunderts hatten die portugiesischen Siedler afrikanische Sklaven auf ihre Zuckerplantagen in den Küstengebieten von Maranhão und Pará gebracht. Die, die flüchten konnten, zogen den Amazonas und seine Nebenflüsse hinauf, bis hinter die Stromschnellen, wo sie relativ sicher waren. Sie verschanzten sich in ihren Dörfern, die sie Quilombos nannten, und lebten hauptsächlich vom Jagen und Fischen. Das Wort Quilombo kommt aus einer der Sprachen, die in Angola gesprochen werden. Jeremys NGO unterstützte die Quilombolas dabei, ihre Landrechte durchzusetzen. Da sie ihr Land gemeinschaftlich nutzten, mussten sie erst Organisationen gründen, die dann als juristische Personen das Land beanspruchen konnten. Ich verstand immer nur ein Zehntel, aber ich hörte interessiert zu. Für einen 12-Jährigen war Jeremy einfach ein Held. Er brachte Fotos und Videos mit, die er selber gemacht hatte, und erzählte von einer Frau namens Socorro, die eine der führenden Persönlichkeiten im Kampf gegen die Vergiftung des Landes durch eine riesige Bauxitmine war. Eine magere Frau mit einem zerfurchten Gesicht und wilden Haaren. Auf den meisten Fotos trug sie einen Herrenhut und Hemden, die bis zum dritten Knopf offen waren. Sie redete leidenschaftlich von den Kindern, in deren Haaren man das Hundertfache der normalen Menge an Schwermetallen fand, von Menschen, die an Krebs starben, von Menschen mit chronischem Durchfall, von Neugeborenen mit veränderten Genitalien, von ihrem Enkelkind, das starb, nachdem es mit den Gedärmen außerhalb des Körpers geboren wurde. Sie sprach von Fischgewässern, die durch Arsen und Blei vergiftet waren, von Obstgärten, die nicht mehr genutzt werden konnten. Und sie erzählte von den Morddrohungen, die sie immer wieder bekam. Landrechte für die Quilombolas würden die Expansion des Bergbaus natürlich erschweren. Und Berichte über vergiftete Kinder machten international kein gutes Bild. »Sie lauern mir auf«, ruft sie wütend in einem Video von einer Demonstration. »Ich bin eine Quilombola, Sie kennen mich. Ich habe keine Angst. Der Kampf gegen die Sklaverei liegt mir im Blut. Ich werde den Mund nicht halten. Wir wollen sauberes Wasser.« Jeremy zeigte uns Luftaufnahmen von den Becken, in denen der Rotschlamm gelagert wird, der Abfall, der zurückbleibt, wenn das Aluminium mit Natronlauge aus dem Erz gelöst wird. Früher hatte das Werk seine giftigen Rückstände direkt in die Flüsse geleitet. Aber die Rückhaltebecken waren auch nicht dicht und tropische Regenfälle führten immer wieder dazu, dass Schlamm austrat. Man konnte sehen, welche riesigen Flächen durch den Tagebau aufgerissen waren. Und auf anderen Aufnahmen konnte man die noch größeren Flächen sehen, die von Stauseen überschwemmt worden waren, um Kraftwerke für die Stromversorgung der Aluminiumwerke an der Küste zu errichten. Ein paar Jahre vorher hatte der Konzern seine Aluminiumwerke in Deutschland geschlossen. weil der Strom dort zu teuer war. Unter der Militärdiktatur war das Land rund um die Mine zum Naturschutzgebiet erklärt worden. Jetzt durften die Quilombolas dort nicht mehr jagen und ihre Kräuter und Früchte sammeln. Das Gesetz war nicht dazu da, den Wald zu schützen, sondern um den Quilombolas das Leben schwer zu machen, damit sie leichter vertrieben werden konnten. Das Bergwerk fraß sich langsam durch die Landschaft. Das Bauxit liegt ungefähr 8 Meter unter der Oberfläche und die Schicht ist 2 Meter stark. Wenn sie abgegraben ist, wird neues Land abgeholzt. Die abgebauten Flächen werden wieder aufgeforstet. Aber das ist ein Witz, sagte Jeremy. Das, was dort wächst, ist kein Regenwald und wird nie wieder einer sein. Mein Vater schrieb einige Artikel über die juristischen Tücken für Le Monde Diplomatique und andere Zeitungen, aber einen Auftrag für eine Reportage konnten meine Eltern nicht bekommen. Schließlich beschlossen sie, auf eigene Faust zu fahren und dann zu schauen, wem sie die fertige Geschichte verkaufen konnten. Jeremy stellte ihnen den Kontakt zu FUNAI her, der indigenen Behörde. Von den Regierungsbehörden würden sie keine Schwierigkeiten zu erwarten haben, sagte er. Damals war Inácio Lula da Silva Präsident, der war ein Linker. Aber die lokalen Behörden wären gekauft und von der Polizei wäre nicht viel Schutz zu erwarten. Als Jeremy das nächste Mal hinunterflog, kamen meine Eltern mit. Mich hatten sie inzwischen bei der Familie von Tommy untergebracht, einem Jungen, mit dem ich mich in der Schule angefreundet hatte. Die hatten ein größeres Haus und keine Einschränkungen, was Burger betraf. Tommy hatte noch eine ältere und eine jüngere Schwester, die beide sehr nett waren. Tommy teilte sein Zimmer mit mir. Ein eigenes Zimmer hatten sie doch nicht für mich, aber wir verstanden uns gut und eine Weile würde es schon gehen, bis meine Eltern zurückkamen. Porto Trombetas, die Stadt, die eigens für die Mine gebaut worden ist, ist nur per Schiff oder per Flugzeug zu erreichen. Meine Eltern schickten mir noch eine E-Mail und Fotos aus Belém und charterten mit Jeremy eine 2-motorige Cessna, um nach Porto Trombetas zu fliegen. Ob es ein Unfall war oder ein Mordanschlag, ist nie geklärt worden. Die örtliche Polizei brach die Suche nach dem Flugzeug nach 2 Tagen ab. Spurlos verschwunden, hieß es. Kommt öfter vor, sagten sie. Jeremys Vater ließ die Botschaft intervenieren, die Suche wurde wieder aufgenommen. Als sie das Flugzeug fanden, war es schon geplündert worden, vor allem die Metallteile. Man konnte nicht mehr feststellen, ob Sabotage den Absturz verursacht hatte. Außer dem Piloten, meinen Eltern und Jeremy war noch eine Person an Bord gewesen. Sie konnte als eine Cousine von Socorro identifiziert werden. Beim Begräbnis lernte ich Jeremys Vater kennen. Er hatte auch meine toten Eltern heimholen lassen, auf seine Kosten. Und den Familien des Piloten und der Cousine von Socorro ziemlich hohe Summen zur Unterstützung geschickt. Er kam extra zum Begräbnis meiner Eltern nach Washington. Er schaute ihn mir genau an. Ein jugendlicher Mitsechziger mit langen Haaren und grauem Bart. Ein lockerer Typ, aber unendlich traurig. Jeremy war sein einziges Kind gewesen. Ich sollte ihn Tim nennen, sagte er. Er erkundigte sich nach meinen Umständen, wo ich lebte, wo ich zur Schule ging, wer für mich sorgen konnte. Er wollte mich kennenlernen. Die Familie meines Freundes lud ihn zu sich nach Hause ein und in der Woche, die er in Washington blieb, kam er jeden zweiten Nachmittag. Die Lebensversicherung, die meine Eltern für mich abgeschlossen hatten, würde nicht weit reichen, meinte er, und bot an, für meinen Unterhalt zu sorgen. Das Geld von der Lebensversicherung sollte ich anlegen und fürs College sparen. Die Jugendbehörde schrieb meinen Verwandten in Europa, aber mein Großvater, der mit der Kommune, wollte nichts von mir wissen und meine Großmutter lebte schon seit 2 Jahren in einem Pflegeheim. Tommys Mutter sagte, ich könnte so lange bei ihnen bleiben, wie ich wollte. »Wir können auch das Zimmer unterm Dach ausräumen und für dich einrichten«, sagte sie. Die Jugendbehörde war einverstanden, dass ich so lange bei ihnen bleiben konnte, bis die Frage des Sorgerechts geklärt war. In den Schulferien lud mich Tim für eine Woche auf seine Farm ein. Eine seiner Farmen. Es war ein altes Haus aus der Kolonialzeit in Virginia, nicht weit von den Blue Ridge Mountains. Tim war geschieden. Außer ihm lebten da eine Köchin und ein Gärtner. Tommys Eltern brachten mich hin. Dass die Farm nur eine Autostunde von Washington entfernt war, beruhigte sie. Tim führte uns über das Gelände und zeigte uns seinen japanischen Garten. Der Eingang war ein rotes Tor mit einem doppelten Querbalken oben. Ich dachte, es sah ein bisschen aus wie ein chinesisches Schriftzeichen. Es war ein Torii, erklärte er uns. Ein Torii bezeichnet den Übergang von der gewöhnlichen Welt in den Bereich des Heiligen. Der Garten hatte einen kleinen Wasserlauf, ein paar kunstvoll natürlich angeordnete Felsbrocken und einen Teich mit Seerosen. Am Ufer saß ein steinerner Buddha und vor dem Buddha lagen ein paar alte, zerfledderte Laufschuhe. Das Haus war gemütlich, ländlich eingerichtet mit einem offenen Kamin im Wohnzimmer. In der Ecke lehnte eine Gitarre und an den Abenden spielte Tim Lieder von Bob Dylan, John Denver und John Baez. Ich kannte das meiste von den Schallplatten in der Sammlung meiner Großeltern. Meine Musik waren eher die Red Hot Chili Peppers oder Rihanna, aber auch ein 12-Jähriger kann nostalgisch werden. Tim konnte auch den Anfang von Alice's Restaurant von Arlo Guthrie spielen und erzählte mir den Inhalt des 18,5 Minuten langen Lieds. Es handelte davon, wie Arlo für eine Freundin eine Wagenladung Abfall abtransportierte und in den Wald schmiss, weil die Deponie wegen Thanksgiving geschlossen war. Wie er dafür verhaftet wurde, $50 Strafe zahlen und den Müll wieder aufsammeln musste. Und wie er 2 Jahre später zur Musterung für den Krieg in Vietnam bestellt wurde. Dass er bei der Untersuchung durch den Psychiater den mordlustigen, blutgierigen Triebtäter spielte, half ihm nicht, für untauglich erklärt zu werden. Im Gegenteil. Aber dass er eine Vorstrafe wegen illegaler Müllablagerung hatte, machte ihn moralisch unwürdig, Vietnamesen umzubringen. Tim war 2-mal bei Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg festgenommen worden. Er hasste den Krieg, sagte er, aber er bewunderte Kampfgeist. In seiner Jugend war er Langstreckenläufer gewesen und lief jetzt noch jeden Tag 10 Kilometer. Mit mir übt er Bogenschießen und Fechten mit Holzstücken. Nicht du schießt den Pfeil ab, es schießt, erklärte er mir. Der Sieg kommt, wenn du dich selbst vergisst. In jedem Wettstreit besteht die Vollendung darin, sich selbst und den Gegner zu vergessen. Vollendung im Schwertkampf ist erreicht, wenn das Herz nicht mehr belastet ist durch das Denken von Ich und Du, durch das Denken an den Gegner und sein Schwert, an das eigene Schwert und wie es zu führen ist. Alles ist Leere, dein eigenes Selbst, das blitzende Schwert und der Arm, der es führt. Sogar der Gedanke der Leere existiert nicht mehr. Ich versuchte, mein Ich, den Bogen und die Zielscheibe zu vergessen. Der Bogen hob sich wie von selbst, die Sehne spannte sich, der Pfeil löste sich und wummerte ins Garagentor. Manchmal sprachen wir über Jeremy. Ich sagte, wie sehr ich ihn bewunderte für seinen Einsatz. Ja, sagte Tim, er war ein bewundernswerter junger Mann. Als Kind war er schwierig und ich hatte zu wenig Zeit für ihn. Ich hatte immer zu wenig Zeit für ihn. Als wir den Wings Kids herausbrachten, schwor er, er würde nie im Leben einen Wings anziehen. Er war sauer auf mich, weil ich nie da war. Und er ist immer ein kleiner Rebell geblieben. Ich war verwirrt. Ich hatte mich bisher nie gefragt, was Jeremys Vater eigentlich machte. Du meine Güte, er machte Wings! Ich hatte gewusst, dass Jeremys Vater irgendeine Firma hatte, aber dass er der Boss der coolsten Schuhmarke der Welt war, hatte mir niemand gesagt. Er auch nicht. Er hatte wohl gedacht, dass das sowieso jeder wusste.